Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Möchte denn jemand Protokollführung machen? Soll ich das dann versuchen, ein bisschen nebenher zu machen? Das können wir auch alle machen. Okay. Ja, gemeinsam. Gemeinsam, okay. Jo, ich... Die zweite Frage wäre jetzt, wie wollen wir hier die Sitzung gestalten? Also es gibt jetzt hier zwei Tops eingetragen. Der dritte Top wollte jetzt noch Piratus mal über Verbrauchsteuern reden. Ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen oder inwieweit wir denken, das alles heute unter einen Hut zu kriegen. Ich kann es ja mal reinschreiben und wenn wir es heute nicht machen, dann halt beim nächsten Mal. Ja, okay. Dann würde ich aber erstmal den Top 2 machen. Wer hat das denn gepostet? Das war ich, Ralf Domus. Also wenn niemand was dagegen hat, würden wir erstmal einen Top 2 machen und dann überlegen, über was wir dann inhaltlich reden wollen, ja? Also, zu der Frage vom Koordinator. Das ist natürlich jetzt eine rechtliche Frage, sage ich mal. Holger ist zurückgetreten, jetzt sind wir noch Manuel und ich, die da jetzt noch als Koordinatoren auf der Wiki-Seite eingetragen sind. Wir sind, glaube ich, ich glaube nicht, dass Manuel zurückgetreten ist, eigentlich theoretisch noch Koordinatoren. Praktisch hat man das natürlich in der vergangenen Zeit aus Desinteresse der gesamten steuerpolitisch interessierten Piraten deutlich zurückgeschraubt. Nur ist normalerweise dieser Koordinatorenposten auf ein Jahr begrenzt oder nach einem Jahr soll dann eine Neuwahl stattfinden. Von daher kann man das so sehen. Man kann jetzt auch sehen, dass wir jetzt erst noch mal weiterhin Koordinator sind. Die zweite Frage ist aber, und darauf bezieht sich der folgende Post hier. Also Holger ist zurückgetreten. Jens war schon lange kein Koordinator mehr. Es gibt aber hier noch die Administration der Mailingliste. Und wir hatten das damals so gehandhabt, dass wir die Mailinglisten, die Koordinatoren auch Moderatoren der Mailingliste geworden sind. Und ich hatte auch einen Administrationszugang. Nur es hat den Jens auch behalten. Und seitdem hat sich dann eigentlich auch nichts dran geändert. Nur haben Jens und ich irgendwann festgestellt, dass wir jetzt keinen Zugriff mehr auf diese Administration hatten. Und haben die jetzt neu beantragt. Das ist aber jetzt noch im Laufen. Also momentan ist niemand Administrator der Mailingliste. Kann also keine Leute freischalten. Und keiner weiß auch, welche E-Mails da aufbouncen, die vielleicht nicht freigeschaltet werden oder so. Hat jemand dazu Fragen, Anmerkungen? Aber es ist nicht so, dass also Mitglieder der Mailingliste nicht schreiben können. Also mich hat irgendjemand auch freigeschaltet, der noch Rechte hatte. Also es ist so, dass irgendjemand jetzt diese Position inne hat in der Partei und keiner weiß genau, wer das ist. Also es ist jetzt so, dass derjenige, der diese Moment, der diese E-Mail-Adresse, die da hinterlegt ist, auf der Mailingliste besitzt, Zugriff hat, Administrator gerade der Mailingliste ist. Aber es ist jetzt keiner aus unserem Kreis, sondern irgendjemand. Und dieser irgendjemand entscheidet irgendetwas, was wir jetzt nicht beeinflussen können. Dass er einfach die Mails freigibt, die da aufbouncen. Und wenn jemand sich auf der Liste neu anmeldet, wird da auch jemand wahrscheinlich die dann auch freischalten. Es ist nur so, wir könnten zum Beispiel jetzt nicht, wenn jetzt sich da ein Streit ergeben würde, zum Beispiel jemand von der Liste sperren oder moderieren oder sowas. Es müsste möglich sein, wenn du eine Mail an die AG Technik schreibst, ja, wie an den ihren Request-Tracker, dass sie dich dann freischalten sollen. Ja, das hatten wir schon gemacht vor, wann war das? Ja, diesen Montag jetzt. Und seitdem aber noch nichts gehört. Es ist uns jetzt auch erst letzte Woche aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Also irgendwie ist da was schiefgelaufen. Irgendwie wurden unsere E-Mail-Adressen daraus gelöscht. Da war auch noch ein dritter Administrator vorher mit drin, der jetzt nicht mehr ein Parteimitglied ist, der da sich auch wohl rausgelöscht hat und vielleicht ist mit dieser Löschung dann auch alles andere, was da dran hing, gelöscht worden. Aber das ist jetzt eigentlich kein größeres Problem und wir finden da wahrscheinlich auch eine Lösung für, wenn wir dann mal eine Rückmeldung bekommen. Darf ich mal kurz zwischenfragen? Also ich komme nicht in den Chat rein, keine Ahnung, ob da was steht. Es wird nicht bei mir angezeigt. Könnt ihr mir per E-Mail irgendjemand den Pad-Link schicken für die Tagesordnung und so? Vielleicht du, Rudi? Kannst du das jetzt sehen? Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich werde nach der Sitzung eine neue Version downloaden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Vielleicht geht's dann, aber das wollte ich jetzt nicht während der Sitzung machen. Ich melde dir das kurz. Ist unterwegs. Okay. Dankeschön. Ich habe auch ein Problem mit dem Pad. Ich versuche mich da einzutragen und irgendwie funktioniert das nicht. Also da mit der Farbe und mit dem Namen halt. Ich glaube, ich habe es sehr kompliziert gerade ausgedrückt. Hat irgendjemand verstanden, was ich meine? Ja, du kommst nicht ins Pad rein. Oder bist du drin? Ich sehe das Pad, aber ich versuche ja dann, wie jetzt die Hetty oder Moritz oder Piratus oder Brax 59, dann auch mich da halt zu scheren und dann auch eine Farbe zu haben, wenn ich, falls ich irgendwas halt schreiben würde und das klappt irgendwie nicht. Du bist also einer von den beiden annehmend, ja? Nein. Oder vielleicht doch und ich habe es gar nicht gemerkt. Also das Pad ist auf jeden Fall auf Public. Du hast ja in der obersten Zeile ein Kästchen stehen mit einem Textfeld. Da kannst du deinen Namen eintragen und noch die Farbe auswählen, wenn du auf das Viereck da vorne vorklickst. Ja, habe ich gemacht, aber es geht nicht weiter. Da müsste ein Fensterchen unten auftauchen, einfach dann und dann Save. So, klappt das? Ist nicht so wichtig, lass einfach weitermachen. Das ist ein technisches Problem, was ich nicht so wichtig ist. Also lass einfach weitermachen. Okay, also hat jemand noch weitere Anmerkungen und Fragen zu ZOP 2? Die Frage wäre natürlich, sollten wir auf mittlere Sicht neue Koordinatoren wählen? Ja, ich würde gerne mal wissen, wer sich um das Wiki kümmert. Das war bisher ich, aber wie gesagt, ja. Jetzt kann ich auch weitermachen und ich kann das auch ein bisschen ernster nehmen wieder. Aber falls du da Wünsche und Vorstellungen hast, kannst du die auch gerne mir zutragen. Ja, es geht zuerst in erster Linie zum Beispiel darum, dass da immer noch das AG-Treffen AG Steuerpolitik User am 7. Oktober 2013 beworben wird. Ja, das ist wahr. Das ist mir eigentlich auch heute aufgefallen. Aber wie gesagt, große Relevanz hatte das jetzt gar nicht so, glaube ich. Guckt sowieso niemand rein, wenn ich so sehe, was so die Fragen auf dem Ventil gestellt werden. Ja, aber das ist jetzt ein Zirkelschluss. Also weil es nicht gepflegt wird, macht man da auch dann nichts mehr. Also es wäre, glaube ich, schon sinnvoll, das zu aktualisieren ab und zu. Ansonsten, wenn du ein Meinungsbild möchtest, ich würde das unterstützen, wenn du das weitermachst. Also von mir kam ja dieser Tagesordnungspunkt. Ich habe ja da auch keinen Beschluss vorformuliert. Mir ging es jetzt gar nicht darum, dass irgendwie eine Wahl von irgendwelchen Koordinatoren halt stattfindet, sondern ich wollte das allgemein mal anschieben, dass wir uns über organisatorische Fragen halt unterhalten. Ja, das war. Die Sache ist, mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn hier auch noch die anderen zwei, drei Leute, die sich eigentlich auch im Vorfeld, also jetzt nicht in den letzten zwei Monaten, sondern im Vorfeld noch ein bisschen mehr gepostet hatten auf der Liste, auch an dieser Diskussion beteiligen würden, die jetzt leider nicht da sind. Von daher würde ich vorschlagen, jetzt vielleicht dann das nochmal im Auge zu behalten, aber dann erstmal dann weiterzugehen auf den Tagesordnungspunkt 1, damit wir uns da mal aussprechen und gucken, wie es da weitergeht. Ich war gerade rausgeflogen. Was war die Antwort auf meine Frage? Was war deine Frage? Ja, ob jemand für eine Neuwahl ist. Oder was habt ihr jetzt gerade gesagt? Ich war nur einen Augenblick rausgeflogen. Ja, wie gesagt, also von mir aus können wir auch natürlich gerne eine Neuwahl machen. Nur fände ich es sinnvoll, dass dann... Also zum einen längerfristig anzukündigen und zum anderen auch nochmal hier die Leute, die jetzt heute nicht da sind, da mit diese Entscheidung mit einzubeziehen. Sinnvoll ist das wahrscheinlich allemal, zumal ich auch jetzt von Manuel zum Beispiel länger nichts mehr gehört habe. Ja, ich würde... Einverstanden, danke. Ich würde als Nicht-AG-Mitglied das auch unterstützen, dass da doch vielleicht ein paar mehr doch aus der AG dann beim nächsten Mal. Vielleicht muss ich das erstmal wieder einspielen, dass dann regelmäßig, in welchen Abständen auch immer, Mumble-Sitzungen sind, dass da ein bisschen mehr passiert. Auch ich als Nicht-AG-Mitglied möchte das unterstützen, was mich zu der Frage bringt, wie wird man vom Nicht-AG-Mitglied zum AG-Mitglied? Indem du dich im Wiki einträgst. Danke. Es ist eher so gedacht, dass wenn man regelmäßig mitarbeiten möchte, dann darf man sich gerne als AG-Mitglied bezeichnen. Wenn man sonst jede zwei Monate einen Satz sagt und kein Interesse tatsächlich daran hat, die AG aufleben zu lassen, dann ist es vielleicht dann nicht der Fall. Aber es hat ja keine große Bewandtnis insgesamt, ob man jetzt AG-Mitglied ist oder nicht, ne? Aber es hat, glaube ich, eine wichtige Grund, warum das aktive Mitglieder sind, die irgendwie auch verifiziert hier werden. Also wäre meine Frage, ist man an Abstimmungen nur beteiligt, wenn man hier auch das Verifikationsverfahren durchlaufen hat? Das hatten wir mal so gehandhabt, ja. Weil im Wiki habe ich mich eingetragen, aber diese Verifikation finde ich ja schon ein bisschen merkwürdig. Aber kann man natürlich gern machen. Es ist, geht einfach nur darum, dass man, wenn man halt kein Mitglied der beratenden Partei ist, sollte man dann halt nicht als stimmberechtigtes Mitglied abstimmen, wenn es mal zu einer Abstimmung kommt. Das haben wir doch bei uns auch so, Piratus. Ja, wie gesagt, ich habe da jetzt auch kein wirkliches Problem mit. Ich würde nur wissen, wie das dann gehandhabt wird. Das steht auf der Wiki-Seite. Okay. In der rechten Spalte, aktive Mitglieder, da ist ein Text, wie das läuft. Ah ja, super. Dann weiter. Okay. So, jetzt Top 1. Gut, dann Top 1. Da ist natürlich jetzt die Vorstellung, einen Antrag für das Grundsatzprogramm zu schreiben. Es war jetzt so, in der Vergangenheit, wir hatten schon im Jahr 2012, glaube ich, so einen Beschluss gefasst, wie dieser Antrag da aussehen soll, oder wie ein Antrag aussehen soll. Das war unser Stand von damals. Möglicherweise hat sich die Meinung in der einen oder anderen Richtung auch weiterentwickelt. Zum einen, zum anderen ist es natürlich auch von Leuten entstanden, die da wahrscheinlich zu zwei Dritteln nicht mehr Mitglied dieser AG sind. Und zum Dritten, also ich habe den Text damals auch unterstützt, aber zum Dritten muss man auch sehen, dass der Text aus meiner Perspektive nicht unbedingt geeignet ist, um in einem Grundsatzprogramm zu stehen. Also das ist wahrscheinlich schon ein grundsätzlicher Text, der für die Entscheidung, wie wollen wir unsere AG sehen, damals richtig gewesen ist, aber für ein Grundsatzprogramm ist er möglicherweise zu kompliziert oder zu abgehackt, passt nicht vom Stichpunkttext her in einen Fließtext, wie wir das momentan so im Grundsatzprogramm haben und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich auch mal versucht, diesen Text zu überarbeiten. Das war aber dann weniger mit der AG zusammen, sondern alleine, und hatte das dann auch zum Beispiel im Liquid Feedback mal zur Abstimmung gestellt. Der war auch ganz gut abgeschnitten. Aber wie gesagt, der wurde eigentlich nie auf den Parteitag eingereicht. Ich glaube, das erste Mal hatten wir tatsächlich versucht, den Text auch auf den Parteitag einzureichen. Da war aber nicht... ist er nicht zur Abstimmung gekommen, und seitdem hat das dann auch keiner mehr versucht. Ja, und dieser Text, den ich dann versucht habe zu überarbeiten, gut, ist halt so meine Meinung, ne? Ja, in dem Text sind halt ein paar Sachen, die eigentlich mit dem Grundsatzprogramm von der Partei sich widersprechen. Insbesondere die Äußerung, was diese AG nicht macht. Und also diese Passage würde ich gerne erstmal kurzfristig ersatzlos streichen, weil das, also was die AG nicht macht, das gehört da überhaupt nicht rein. Wo bist du jetzt genau? Ich bin jetzt nicht in dem Pad von Moritz, sondern in dem, was jetzt drin steht im Wiki. Reden wir da nicht rüber? Ja, aber im Wiki Auf welcher Seite bist du denn im Wiki? Das Selbstverständnis der Partei, der AG. Ja, aber das ist nicht der Grundsatzantrag, den wir da... Oh, okay. Ja, das ist einfach nur, das war irgendwas, da haben wir mal ein Motto zu unserer eigenen AG gesucht. Es ist aber nicht dieser Antrag, um den es geht. Oh, okay, gut. Dann sollte das ein anderer Tagesordnungspunkt werden. Ja. Da kann man auch nochmal drüber reden, ja. Noch aber wie gesagt, es ist halt die, was die AG macht und nicht was Steuerpolitik in der Piratenpartei bedeutet. Mhm. Ja, trotzdem. Wenn das Thema zur Sprache kommt, würde ich da gerne noch was zu sagen. Zu dem Punkt vorher noch ganz kurz. Wer verifiziert denn die Mitglieder? Also ich bin jetzt seit 2 Jahren eingetragen und immer noch nicht als Mitglied verifiziert. Ja, das ist ein Problem, dass wir eigentlich auch keinen Admin mehr haben, der das mal gemacht hat. Wie gesagt, die Frage ist eigentlich ziemlich irrelevant, weil keiner jetzt erstmal, also ich jetzt nicht pauschal abstreiten würde, dass ihr alle, so wie ihr da seid, nicht Mitglied der Piratenpartei seid. Ich denke, das könnten aber auch die Koordinatoren machen, dieses Verifizieren. Bei der AG Wirtschaft läuft das ja auch so. Da läuft es über den Bastian. Und woher wisst ihr, dass die Mitgliedsnummer, die gegeben wurde, die richtige ist? Ja, ich glaube auch, man braucht auf jeden Fall irgendeinen Zugang zu der Mitgliederdatenbank und damit natürlich auch eine Datenschutzerklärung, die unterschrieben sein muss. Sonst geht das ja gar nicht, sonst hilft das ja gar nichts. Weißt du, wie das in der AG Wirtschaft gehandhabt wird? Bastian ist eh Master auf allem, der hat Zugriff, glaube ich, auf eh alles. Von daher wird er das einfach machen wahrscheinlich. Okay. Ich kann dir sagen, wie das in der AG Geldordnung gehandhabt wird, da wird einfach denjenigen vertraut, die sich da eintragen, ob das die Piratenparteimitglied sind. Wie gesagt, dieses Verifizierungsverfahren ist nie zu diesem Punkt gekommen, dass wir jetzt gesagt hätten, bei einer Abstimmung, du bist aber nicht verifiziert, du darfst nicht mit abstimmen. Wann hatten wir die letzte Abstimmung? Ja, 2013. Aber selbst damals war das nicht der Fall. Also solange ich dabei bin, war es noch nie so, dass jemand nach der Verifizierung gefragt hat. Okay, habe ich prinzipiell kein Problem mit. Das sollte nur dann irgendwann mal, wenn möglich, da in der Wiki-Seite dann so angepasst werden, dass es eben nicht mehr so aussieht, als wären da noch nicht verifizierte Mitglieder. Dann sollte es für alle rausgenommen werden. Also es sollte irgendwo einheitlich sein, denke ich. Ja, aber das sind halt so Dinge, dann bräuchten eigentlich eine Koordinatorenwahl und eigentlich müssten wir mal die Satzung und die Geschäftsordnung überarbeiten, aber alles läuft das nicht, wenn man nicht das Gefühl hat, dass das sowieso für die Katz ist, weil ja nichts passiert. Ja, legen wir doch mal ein bisschen Aktionismus an den Tag und wir wollten ja jetzt über diesen Grundsatzprogrammantrag sprechen, wenn ich das richtig verstehen habe. Ja. Super, ich hätte gleich zum zweiten Satz eine Frage. Moment, also ich glaube, es ist sinnvoll, also so wie der Antrag aufgebaut war, über 2 Dinge zu reden. Das ist einfach mal die Zielsetzung der Steuergesetzgebung vielleicht und dann, also das waren die 2 Punkte, die wir so ausdifferenziert hatten und die Ausgestaltung der Steuergesetzgebung. Also wir können jetzt, vielleicht ist es sinnvoll, mit der Zielsetzung anzufangen, darüber zu reden und dann über das andere nicht dann hin und her zu springen. Ja, sinnvoll. Du warst ja dabei, du sagst, du hast einen Großteil geschrieben. Kannst du uns ein bisschen vielleicht einen Background geben? Weil, ich meine, ich kann jetzt den Text lesen, aber was sozusagen die Hintergrundmotivation? Ihr müsst ja irgendwie auf irgendwas euch geeinigt haben, was ihr dann hier sozusagen in Antrag gegossen habt. Also was war die Motivation, die Zielsetzung so zu beschreiben, wie sie hier steht? Über was reden wir jetzt? Reden wir jetzt über den Wikitext oder den Text im Pad, so wie er da jetzt steht? Ich war jetzt im Pad, aber mir ist es egal, wo wir das abhandeln. Wir müssen uns nur einigen, dass wir den gleichen Ort anschauen. Dann gehen wir vielleicht ins Pad. Ja. Hier ist es blöd, weil es ist ja mein Text. Also zu 80%. Dieser Text ist halt entstanden durch den Text, auf den wir uns vorher geeinigt haben, plus dann gab es mal von, ich weiß gar nicht, Im Liquid Feedback gab es dann mal Abstimmungen und dann gab es auch konkurrierende Texte. Und also damals, als es auch darum ging, ein Wirtschaftsprogramm da zu schreiben, hatte ja dann, wie heißt die Dame aus Berlin? Schwarz-blond? Genau. Hat ja da irgendwie auch einen Antrag geschrieben, ein Wirtschaftsprogramm, da gab es einen Steuertext dazu, einen Absatz, der dann auf dem Parteitag nicht angenommen wurde, und daraus haben wir dann noch so ein paar Stichpunkte rausgenommen und dann noch dann den Text eingebaut, weil ich es halt ganz schick fand. So, jetzt ist die Frage, was ist tatsächlich Zielsetzung der Steuergesetzgebung? Und dann ist die Frage, für was sind Steuern eigentlich da? Und dieser Text, der da so steht, ist natürlich immer, wie gesagt, ein Text, der entstanden ist, damit wir uns als AG klar werden, was wir überhaupt machen und was wir machen wollen, wenn es so einen Gesetzestext gibt, an was wir das dann, also, oder wenn es Fragen gibt, steuerrechtliche Fragen gibt, die man dann ansatz dieses Textes, an diesen Grundsätzen dieses Textes beantworten kann. Darum ging's. Also dieser Text, der am Anfang da stand, war kein Text, der jetzt unbedingt beschreibt, also was ist so ein Grundsatzprogramm, für was tritt die Piratenpartei an, sondern so eher so, können wir uns zusammen in der AG auf was einigen, an was wir dann messen, ob irgendwie ein steuerlicher Vorschlag gut oder schlecht ist. Und darauf war dann die Frage, wie für was sind dann Steuern überhaupt da, damit man das dann schon mal einen Punkt hat. Und die andere Seite sagen, wie soll denn die Steuergesetzgebung aussehen, damit sie möglichst diesen Zielen entspricht. Also ich habe da so ein das Gefühl von einem grundsätzlichen Dissens auf der Mailingliste. Ich weiß aber nicht, ob das repräsentativ ist, weil sich ja doch ein einziges Mitglied sehr dominant auf der Mailingliste äußert und die Meinung ist natürlich jetzt nicht unbedingt piratenrepräsentativ. Also die Frage, sollen Steuern eben umverteilen und für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen oder nicht? Und ich denke, das ist eine grundsätzliche Frage, die wir vielleicht auch über die AG hinaus klären sollten. Vielleicht auch eine Umfrage generieren oder ich weiß nicht, oder einen Liquid Feedback Antrag formulieren, um da einfach mal ein Meinungsbild einzuholen, wie da die Meinung in der Piratenpartei ist. Vor wir den Text ausformulieren, sollten wir wissen, wie wir eigentlich überhaupt stehen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht so relevant, weil es gibt, glaube ich, nur Dissens in dem, wie man schreibt und nicht in dem, was es am Ende für eine Auswirkung hat. Und das sehe ich ganz anders. Also für mich dienen Steuern im Wesentlichen zur Herstellung von sozialer Gerechtigkeit. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mal, Piratus, habe ich den Eindruck, teilt im weitgehend meine Meinung oder ich teile weitgehend die Meinung von Piratus. Rudi ist da auch ganz ähnlich und dann gibt es. Es geht nur um die Staatsfinanzierung bei der Erhebung der Steuern. Das sehe ich eben nicht so. Also die Staatsfinanzierung alleine und die Finanzierung im Sinne von Investitionen wäre meiner Meinung nach auch anders möglich. Also auch anders problemlos möglich. Aber da sind wir uns nicht eindeutig nicht einig. Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Also ich sehe auch, dass Steuern eine rückumverteilende Wirkung haben müssen. Einfach aus dem einfachen Grund heraus, dass Kapitalismus einfach dazu führt, als Wirtschaftsform, dass Werte sich konzentrieren an bestimmten Stellen. Und dieser natürlichen Nebenwirkung muss etwas entgegengesetzt werden, gesellschaftlich. Und das kann der Staat natürlich über rückumverteilende Steuern durchführen. Und ich meine, die Piraten haben da ja auch schon Ideen mit zum Beispiel negativer Einkommensteuer oder so etwas. Das ist ja auch nichts anderes. Also von daher, die Frage ist halt, welche weiteren Sinn hat es? Die Sache ist doch, in der Zielsetzung muss ja also zum einen gewährleistet sein, dass diejenigen, dass das Existenzminimum nicht besteuert wird, dass diejenigen, die nicht genug zum Leben haben, genug zum Leben haben. Also das muss aber der Sozialstaat gewährleisten und nicht das Steuersystem. Also unsere Gesellschaft muss das insgesamt gewährleisten. Und da gibt es ja jetzt auch gut Fragen, wie man das gewährleistet. Aber wenn ich jetzt von einem BGE spreche, dann ist das BGE eine Geldzahlung und keine Steuer, die auf irgendwas erhoben wird, mit dem BGE bezahlt wird. Also die Umverteilung, die erreicht werden soll, oder die Geldzahlung, die man Leuten zugestehen möchte, kommen ja nicht dadurch, indem man Steuer erhebt, sondern dass man diese Geldzahlung zahlt. Die Frage ist dann nur, welche Steuer wird wie hoch erhoben? Und dann ist dann natürlich die Frage, und dieses schöne Merkmal der Leistungsfähigkeit, dann die Frage, Leistungsfähigkeit bedeutet halt einfach, dass diejenigen, die mehr dazu beitragen können, dann auch mehr zahlen. Aber dieser Begriff an sich schränkt in keinster Weise ein. Also Leistungsfähigkeit heißt jetzt nicht, dass ich keine Vermögensteuer erheben darf oder eine Millionärsteuer von 75% und so weiter. Ja, dann haben wir aber doch die Umverteilung und nicht nur die Einnahmenpolitik. Und also ja. Die Formulierung schließt eine Alternative zum BGE in Form einer negativen Einkommenssteuer aus. Und würde ich nicht gerne vollständig ausschließen, diese Möglichkeit. Ich halte es nicht für die beste Möglichkeit tatsächlich, aber ich halte es für die politisch am leichtesten zu verkaufende Möglichkeit, das negative Einkommensteuer zu nennen. Deshalb würde ich es auch nicht von vornherein ausschließen. Und wenn wir hier nur Steuern als Einnahme reden, dann impliziert es eben ja um eine reine Gebühren- oder Einnahmenpolitik. Und ja, wie gesagt, ich bin dennoch der Meinung, wir haben da einen grundsätzlichen Dissens. Weißt du, aus meiner Perspektive würde es eine solche Formulierung eine negative Einkommensteuer nicht ausschließen. Welche Formulierung meint ihr genau, damit ich das mit verstehe? Also, dass die Steuern im Wesentlichen zur Finanzierung des Staatshaushalts gehen, so freigesprochen. Das sehe ich eben nicht so. Also ich sehe den Sinn von Steuergesetzgebung nicht in erster Linie in der Finanzierung des Staatshaushaltes, sondern ich sehe das gleichberechtigt in der Herstellung von sozialen Frieden in der Gesellschaft. Ja, du kannst richtig, du kannst gar keinen sozialen Frieden in der Gesellschaft gewährleisten, indem du eben nicht diese anderen Instrumente wie ein BGE oder Hartz IV oder was auch immer oder Kindergeld verwendest. Das ist ja gerade die Sache. Du musst diese anderen Zahlungen alle leisten, damit du eine soziale gerechte Welt schaffst. Okay, auf der Seite sind wir uns, glaube ich, einig. Aber auf der anderen Seite, also nimmt man jetzt den reichen Menschen nur Geld mit weg, weil der Staat Geld braucht? Oder nimmt man denen auch Geld weg, damit es ein größeres soziales Gleichgewicht in der Gesellschaft ist? Da liegt meiner Meinung nach der Unterschied. Ja, also, ich glaube, ihr seid da wirklich nicht sehr weit auseinander, weil es geht hier einfach nur auf die Einnahmenseite geschaut und was du sagst, ist im Endeffekt die Einnahme- und Ausgabeseite, nämlich, dass die Umverteilung genau durch den Staat halt stattfindet. Und ich glaube, man kann das schon so verstehen, dass es hier als und nur um die Einnahmequelle geht, und von der Seite könnte man dem Satz zustimmen. Du hast halt Sorge, dass das sozusagen tendenziös ist und vergessen wird, dass dabei auch eine Umverteilung stattfindet. Also wir haben da zwei formale Probleme. Zum einen, dieser Begriff Steuern ist definiert. Wir können natürlich umdefinieren. Wir können sagen, ja gut, wir verstehen unter Steuern auch was anderes. Aber wenn man sich anschaut, wie in den Gesetzen halt der Begriff Steuern benutzt wird, dann sind Steuern eben Einnahmen für den Staat. Und der zweite Punkt ist, wir haben eine Trennung zwischen Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, der Staat nimmt Geld ein. Wofür er das, was er einnimmt, dann eben verwendet, ob er dafür Straßen baut oder ob er das benutzt dann eben Menschen, die weniger gut ausgestattet sind, ob er denen halt dann etwas mehr zukommen lässt. Das wird nicht festgelegt über die Erhebung der Einnahmen. Es gibt eine Trennung zwischen halt, was reinkommt und eben was ausgegeben wird. Und das entscheidet halt das Parlament. Und das werden die sich nicht leben lassen halt. Ich glaube, man kann dem ganzen Problem leicht entgehen, indem man einfach aus solchem Antrag diesen Erklärbär rausnimmt. Hier geht es ja im Endeffekt nur darum zu erklären, dass die Einnahmen des Staates die wichtigste Einnahmen eben die Steuer ist. Aber das ist etwas, das ist einfach nur Wissen. Das muss man nicht in einem Antrag vermitteln. Das, was Hetti sagt, hat sozusagen eher so eine Motivationsqualität. Ja, warum nehmen wir Steuern ein? Ja, und von wem? Ja, und das ist vielleicht eine wichtigere Aussage politisch. Es ist ja auch ideologisch eine Frage, wem nimmt man die Steuer weg? Also von daher drückt man mit sozusagen einem Satz, der eher betont, wen man treffen will mit einer Steuer, doch mehr erstens Ideologie und zweitens Politik. Also ich sehe es so, dass Steuern zum Steuern sind. Das heißt, die Politik steuert damit irgendwie das, was halt in der Bundesrepublik abläuft. Wie man sehen kann, in den letzten 20 Jahren hat die Politik ja so gesteuert, dass dann also die Vermögenden entlastet wurden und die mit den geringeren Einkommen belastet. Das ist also wirklich eine Steuerungsfunktion. Wenn es nur darum ging, Geld einzunehmen, dann wären es Gebühren und die wären dann halt zweckgebunden für genau das Ding. Das sehe ich ganz genauso und ich denke auch als Piratenpartei könnten wir auch das mit dem Wort Steuern ganz gut spielen. Also von wegen Steuerrat und in welche Richtung wollen wir eigentlich den Staat steuern, auch mit Hilfe der Steuern. Aber wir müssen uns eben über eine Richtung einigen, in welche Richtung wir genau wollen, um uns auch politisch zu positionieren. Also ich, meiner Meinung nach ist es halt nicht genau umgekehrt. Also Steuern heißen zwar Steuern, aber sind eigentlich nicht zum Steuern da. Also deswegen, das war ja die Aussage, wir Steuern sind zur Finanzierung dessen da, was wir uns als Gesellschaft leisten wollen. Und natürlich ist dann die Frage, wer zahlt wie viel? Aber die Frage ist völlig offensichtlich, dass es die Frage gibt und dass es über diese Frage auch gesellschaftlichen Dissens gibt. Aber eine Steuer ist gerade halt keine Gebühr für irgendwas an sich, also für eine Gegenleistung, sondern halt für das Gemeinwesen an sich. Und der Staat oder das Gemeinwesen entscheidet dann, was damit passiert. Du hast also auch recht, Moritz. Es ist eine Doppelfunktion. Zum einen kann der Staat darüber steuern, was er gerne hätte und wieder pudern möchte. Und zum anderen ist es auch eine Einnahmen für Ausgaben. Ich frage mich, Entschuldigung, ich esse gerade, allerdings, auf was ihr eigentlich hinaus wollt. Also ich meine, wie soll denn ein Text aussehen, in dem da steht, Steuern sind zum Umverteilen da? Was habe ich denn davon? Also wir fordern ja schon ein BGE. Oder wir können auch gerne eine negative Einkommensteuer fordern. Und ihr könnt auch eine Millionärsteuer fordern. Aber das ist doch alles, tankiert das doch alles eigentlich ja gar nicht. Sehe ich nicht so. Also wenn jetzt unser Ziel als Piratenpartei ist, dass wir die Vermögensungleichheit reduzieren wollen und da auch ein bisschen gegensteuern und die Steuergesetzgebung, die wir anstreben, sich an diesem Ziel orientiert, nur so als Beispiel, ne? Das würde jetzt meiner Meinung entsprechen, aber eben, wie gesagt, da gibt's kein richtig oder falsch. Das sind Meinungen, die wir da sammeln müssen. Und das ist vielleicht die Antwort auf die Frage. Und mit der Doppelfunktion, ja, könnte ich mich anfreunden, also sagen, Steuern haben zwei Zwecke, Einnahmen des Staates und Umverteilung zur Gewährleistung von einem sozialen Gleichgewicht und zur höheren Belastung der Reichen und der Armen. Aber ich sehe es von dem, wie es bei mir jetzt ankommt, so ein Text, sehe ich es als einen großen Unterschied, ob Steuern nur ein Wegnehmen von den Bürgern ist. Also es wird jedem was weggenommen oder es dient einer Umverteilung. Dann haben nämlich eine ganz große Gruppe in der Gesellschaft das Gefühl, sie haben auch durch die Steuern einen Vorteil. Und wenn wir das vermitteln können, wenn wir einen großen Teil in der Gesellschaft vermitteln können, durch Steuergesetzgebung gibt es auch Gewinner dieser Steuererhebung oder der Umverteilung, die man mit den Steuern gewährleisten kann, dann kann man damit vielleicht auch Wähler erreichen. Ja, finde ich ähnlich. Also ich sehe da nach wie vor ein formales Problem. Wie schon gesagt, wir haben zwei getrennte Bereiche. Einmal die Einnahmenseite des Staates, einmal die Ausgabenseite des Staates. Und wenn beschlossen wird, zum Beispiel, okay, wir nehmen jetzt 10 Milliarden mehr an Steuer, Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, was auch immer halt ein. dann wird dadurch nicht festgelegt, wofür diese 10 Milliarden anschließend verwandt werden. Und wenn das dann in einer Periode festgelegt wird, dann heißt das nicht, dass das dann auch in der nächsten Legislaturperiode noch gilt. Das widerspricht eben halt der Kompetenz des Parlaments. Die entscheiden, was mit der Knete passiert. Und das wird nicht festgelegt in dem Moment, in dem Steuern erhoben werden. Das wäre aber erstmal egal. Außer man führt eine negative Einkommensteuer ein, dann geht es doch. Und außerdem, es stimmt, ist egal, also wir brauchen auch Visionen. Also der Ist-Zustand muss nicht zwingend das sein, woran wir uns messen lassen. Also das Klassikerbeispiel ist die Sache mit dem Solidaritätszuschlag. Das wurde dann eingeführt zur Finanzierung, um halt dann die 5 neuen Bundesländern auf den gleichen von der Infrastruktur her auf den gleichen Stand zu bringen wie die alten Bundesländern. Aber es ist doch nicht eins und eins an Knete das, was über den Solidaritätszuschlag eingenommen wurde, dann ausgegeben wurde für Infrastrukturmaßnahmen in den 5 neuen Bundesländern. Und heute im Jahr 2014, wo nach wie vor Solidaritätszuschlag erhoben wird, gilt das erst recht nicht. Also es gibt diese direkte Verbindung schlicht nicht. Das ist auch das Grundprinzip von Steuern. Steuern sind nicht zweckgebunden, Gebühren sind zweckgebunden. Richtig. Aber trotzdem geht es nicht darum, denn es ist egal, für was du das Geld verwendest als Staat, ist es dann doch entscheidend, von welchen, sag ich mal, wirtschaftlichen Teilnehmern ziehst du es ein. Und wenn wir uns sozusagen auf die Fahnen schreiben, dass das Einziehen dieser Steuern grundsätzlich danach sozusagen die Prämisse hat, dass es einer Ungleichverteilung in der Gesellschaft entgegenwirkt, also nicht verhindert, das wäre ja schrecklich, aber entgegenwirkt, wie eine Art Regelkreis, stelle ich mir das vor, dass je ungleicher in einer Gesellschaft die Geldvermögen oder überhaupt die Vermögen verteilt sind, desto extremer greift es an den Stellen zu, die sich entfernen von der Gesellschaft. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und da ist es dann ehrlich gesagt egal, wo man das Geld dann wieder reinkippt ins System. Man nimmt es da weg, wo es volkswirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Ja, also ich sehe das im Wesentlichen zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer. Man könnte auch die Erbschaftssteuer theoretisch auf 100% setzen. Und wenn jemand an seine Nachfahren was weitergeben will, dann soll er es zu Lebzeiten verschenken. Ansonsten ist das ein Beispiel, wo ich einen ganz großen Hebel für eine soziale Umverteilung sehe, weil es total ungerecht ist. Also es hat auch mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun. Der eine, der erbt viel und der andere erbt eben gar nichts. Was wollte ich jetzt? Also bei der Erbschaftssteuer geht es, glaube ich, wirklich nicht nur um die reine Staatsfinanzierung. Das kann man in der Tat machen, indem man sagt, ja, wir führen eine Vermögenssteuer ein, wir wollen auch mehr Erbschaftssteuer haben. Aber nochmal, was dann mit der Knete passiert, was der Staat dann mehr in der Staatsschatulle hat, ob das jetzt eben ausgegeben wird für soziale Zwecke oder ob dann, keine Ahnung, mehr Rüstungsgüter erworben wird, das wird dann noch nicht zu dem Zeitpunkt halt, es gibt diese, ich sag's nochmal, diese starre Verbindung gibt es nicht zwischen der Ausgabe und der Einnahme. Es gibt auch, ganz kurz, es gibt schon einen Unterschied, nämlich alle Ausgaben des Staates werden Einnahmen von anderen Teilnehmern in der Volkswirtschaft. Und wenn du das Geld, was vorher bei Menschen gelandet ist und volkswirtschaftlich keinen Sinn mehr macht, weil es eben nicht mehr einkauft, dieses Geld, es liegt nur noch rum. Ja, wenn du dieses Geld nimmst als Staat, dann hast du auch einen volkswirtschaftlich positiven Effekt. Du musst dich als Staat nämlich nicht mehr neu verschulden oder weiter verschulden, wenn er das Geld nimmt, was eh schon aus dem System entzogen worden ist durch Sparen. Also das ist schon ein Unterschied, wo du es wegnimmst. Wir sind aber jetzt nicht mehr irgendwelchen Kreisläufen, sind jetzt bei dem Begriff Steuern. Also okay, vielleicht ein anderer Ansatz. Wenn wir, also dem stimme ich zu, es hat jetzt keinen Einfluss auf die Ausgabenseite. Also ich glaube, da haben wir schon einigermaßen Konsens. Aber die Frage ist, ob man zum Beispiel die Erhebung der Steuern, Stichwort Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer oder Einkommensteuer, ob man die primär auch nach Gerechtigkeitsaspekten orientiert oder ob man nur guckt, wo kann man eigentlich was generieren. Das ist für mich der Unterschied. Der eine Aspekt ist, wo kann ich denn was holen? Wenn es nur um die Einnahmen geht, dann guck mal, wo kriegt man am meisten raus aus wirtschaftlichen Gründen? Wo kann der Staat die meisten Einnahmen, die höchsten Einnahmen generieren? Und der andere Aspekt ist, wie kann der Staat die Einnahmen gerecht generieren? Das ist für mich der Unterschied. Aber es geht um die Einnahmen, dem stimme ich zu. Hetty, da stimme ich dir zu. Du hast ja auch da schon reingeschrieben. Ich bin dafür, das Prinzip der Leistungsfähigkeit hier zu erwähnen. Richtig. Es ist gerecht, dass jemand, der leistungsfähiger ist, dass der auch dann mehr zur Finanzierung des Staates beiträgt. Aber wie schon gesagt, die Ausgabenseite wird dann noch nicht determiniert. Eine Nachfrage zu dieser. Da haben wir Konsens, ja, glaube ich. Ich hätte noch eine Nachfrage zu der Leistungsfähigkeit. Ist diese Leistungsfähigkeit in irgendeiner Art dann gedeckelt, wie ihr euch das vorstellt? Oder ist die unbegrenzt? Das heißt, stellen wir uns vor, jemand nimmt 1 Milliarde ein. Man weiß, dass er das nie in seinem Leben ausgibt. Also wenn er das pro Jahr einnimmt, ist dann in irgendeiner Art, ich sag jetzt mal, sein Vermögen gedeckelt, indem man also zum Beispiel eine progressive Steuer einführt, die alles abschöpft, was ihm keinen Sinn bringt? Oder wäre das nicht entspricht das nicht diesem Leistungsfähigkeitsgedanken? Also ich weiß nicht, inwieweit ihr den Begriff jetzt interpretiert, aber in meiner Interpretation ist Leistungsfähigkeit, fragt danach, wie viel kannst du für den Staat leisten? Und dementsprechend besteuern wir dich. Nicht, wie viel hast du geleistet und deswegen darfst du nicht so besteuert werden. Also von daher ist die Frage der Leistungsfähigkeit eine Frage, die hier überhaupt nicht genau definiert ist in der Höhe, sondern einfach gesellschaftlichen Konsenses bedarf, was denn dieses Leistungsgerecht und Leistungsfähigkeit hier aussagt. Und wenn hätte jetzt zum Beispiel gesagt, ja, Erbschaft muss mit 100% besteuert werden, dann kann man das schon so sehen. Also dass der Leistungs wenn der oder das ist vielleicht jetzt sehr extrem, aber die Frage ist ja, wie viel kann derjenige leisten und wie viel Steuer kann man ihm dafür abverlangen? Und natürlich können dann auch sehr hohe Steuersätze für sehr hohe Einkommen in Frage kommen. Also das ist ein guter Punkt. Also Leistungsfähigkeit und Leistungsgerechtigkeit sind zwei komplett unterschiedliche Aspekte, aber ich meine beide wichtig und ich denke, wir sollten auch beide aufführen. Nochmal eine Frage, wie bemisst man diese Leistungsfähigkeit dann? Man kann sie nicht bemessen, meiner Ansicht nach. Also ich kann dazu was sagen, wenn ich darf. Und zwar, es gibt natürlich Grenzen. Es gibt einmal Artikel 14 Grundgesetz Eigentumsgarantie. Es darf natürlich nicht so weit gehen, dass dann eben halt das Eigentum futsch geht. Dann gibt es ja auch einen Grund, warum aktuell Vermögensteuer nicht erhoben wird. Das liegt nicht daran, dass das damalige Vermögensteuergesetz nichtig war, sondern es war damals noch dieser Professor Kirchhoff, der meinte dann, ja, halt das, was der Staat vom Bürger bekommt, das darf Pi mal Daumen 50% sein. Und da gab es dann so Fälle damals, wo Vermögenssteuer und Einkommensteuer etc. dann über diese 50% halt dann lag. Ist zwischenzeitlich überholt, würde heute Bundesverfassungsgericht anders entscheiden. Aber das war damals der Grund, warum eben auch heute keine Vermögenssteuer halt mehr erhoben wird. Es gibt schon Grenzen, aber die sind halt nicht fix, sondern dem Zeitgeist entsprechend. Übrigens, Hetty, was du jetzt da schreibst mit hier in dem Pad gepostet hast, mit Gerechtigkeit, das heißt Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit, das steht eigentlich auch alles ein bisschen weiter unten da. Also in Zeile 38 zum Beispiel. Du musst ganz kurz noch eine Nachfrage. Du sprachst jetzt von der Deckelung. Ich kenne das mit den 50% und ich weiß, dass das mittlerweile auch nicht mehr so eng gesehen wird. Also es gab wohl 2004, hat eine Frau geklagt, die hatte 60% und hat dann ziemlich derb verloren wohl. Also auch das ist mittlerweile zumutbar. Die Frage ist, gerade bei Steuern auf Einkommen, finde ich, sollte es da auch keine Deckelung in irgendeiner Art geben, denn wenn jemand so viel verdient, dass er es in seinem Leben nie wieder ausgeben kann, dann kann eine Steuer dann auch progressiv weiter steigen. Du hast recht, das ist zwischenzeitlich überholt. Also dieser entsprechende Beschluss, Bundesverfassungsgericht, der war, glaube ich, 2005. Der Kirchhoff, der ist ja mittlerweile auch nicht mehr beim Bundesverfassungsgericht. Da hast du vollkommen recht, aber irgendwo wird es eine Grenze geben, da wird das Bundesverfassungsgericht wie in 2005, allerdings bei einer anderen, bei einem anderen Prozentsatz sagen, Leute, das machen wir nicht mehr mit, das ist mit der Verfassung nicht halt vereinbar. Das heißt, nochmal im Klartext, kann es sowas wie eine progressive Steuer auf Vermögen, könnte es gar nicht geben? Doch, aber es darf nicht dazu führen, dass es darf nicht ins Eigentum gehen. Also bisher hat das Bundesverfassungsgericht immer so einen Kunstgriff gemacht. Die haben gesagt, okay, wenn jemand Steuern schuldet, dann ist es ja was anderes. Dann hat er immer noch den Vermögensgegenstand. Dann hat er zwar auf dann der Passivseite, wenn man im Sinne einer Bilanz denkt, hat er dann halt eine Verbindlichkeit. Aber er hat ja immer noch das Eigentum. Aber irgendwann wird dann die Steuerlast so groß, dass sie sagen, ja, das ist wirtschaftlich, aber das... Also die Eigentumsgarantie des Artikel 14 Grundgesetz, die ist nicht mehr gewahrt. Wo das dann greift, kann ich hier auch nicht sagen. Das sind wir alle nicht Hellseher. Aber in 2005 haben die das gemacht bei ca. 50%. Wo sie es im Jahr 2014 oder 2015 machen würden, weiß ich auch nicht. Aber die Tatsache ist ja unbestreitbar, dass wir jetzt keine Möglichkeit haben, gegen die Verfassung hier zu verstoßen. Also was zu fordern, was das Verfassungsgericht geben würde, macht ja keinen Sinn. Das sehe ich auch überhaupt nicht. Also Steuersatz 100%, das ist sicherlich nicht. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich habe ganz bewusst theoretisch gesagt vorher. Also ich finde es nicht ganz abwegig, aber ich halte es auch für unrealistisch. Also das brauchen wir hier jetzt nicht ausdiskutieren. Aber dass Erbschaftssteuer höher sein können, ich glaube, darüber könnte man reden. Auf jeden Fall. Außerdem weise ich darauf hin, dass es eine legale Vervielfachung der Hundesteuer gegen Hundezüchter gab. Ja, egal. Ja, die Hundesteuer, damit wurden Hundezüchter in die Ruin getrieben, wenn man die Hundesteuer vervielfacht hat. Ja, und da gab es auch kein Verfassungsgericht, das eingeschritten ist. So sieht's aus. Habe ich auch gelesen. Ich glaube, das war aber das Bundesverwaltungsgericht, was gesagt hat, das wäre nicht zulässig. Das war, glaube ich, irgendwie 2000 Euro oder so für so einen Kampfhund. In der Kommune, wo 75 Euro für normale Hunde, glaube ich, angemessen waren. Okay, wir sind aber jetzt bei den grundsätzlichen Visionen und eigentlich nicht jetzt konkret bei konkreten Sachen, sondern sind Aspekte, also sollten die Aspekte wie Leistungsgerechtigkeit oder sowas in die Visionen rein? Sollte das oben stehen oder ja, was schreiben wir da rein, dass wir uns als Piratenpartei auch dass wir uns eine Richtung geben? Also da, wie gesagt, Piratus hat das, glaube ich, gesagt, eine Definition, was sind Steuern, brauchen wir da nicht hinzuschreiben. Ja doch, man könnte jetzt, wo Zielsetzung Steuergesetzgebung, schreibt man Präambel drüber und schreibt dann kurz dazu, wozu Steuern sind. Zum einen für Einnahmen und zum anderen für Lenkungszweck, das steht da ja auch in Klammern dran. Und dann aus die Maus. Ja, und nein, in der Verfassungswirklichkeit werden damit gezielt Hundezüchter wirtschaftlich vernichtet. Ja, das ist einfach Fakt. Und wer es abstreitet, ist Formaljurist oder liest die Zeitung. Ich glaube, es war auch ein anderer Fall. Das war eine Gemeinde, die natürlich die Schuldenbremse hatte. Thema hier. Wir reden jetzt nicht über konkrete Sachen. Wir reden über eine Präambel von der Piratenpartei zum Thema Steuerpolitik. Da geht es nicht um konkrete Steuern, überhaupt nicht. Es war ein Beitrag dazu, das habe ich versucht zu erklären, dass es ein Beitrag dazu war. Aber wenn du es nicht begreifen kannst oder willst, okay. Kampf und Züchter haben auch nichts Besseres verdient. Wer bist du überhaupt? Ich darf nochmal erinnern, dass wir hier eine Aufnahme machen, die dann auch veröffentlicht wird. Ja, dann möchte ich es ja raushaben. Grüße euch, ich bin der Dude und ich grüße Zossi. Dankeschön. Jetzt können wir weitermachen. Zu der Zielsetzung. Ich habe immer ein Problem, also ich weiß nicht, das ist so ein persönliches Problem, das Wort Umverteilung schnürt sich bei mir irgendwie die Kehle zu. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich noch nicht mal die Ziele dahinter verstehe, aber Umverteilung ist für mich immer irgendwie Linkspartei oder SPD. Das ist irgendwie auch nichts Neues, mit dem wir jetzt hier aufwarten können. Da gebe ich dir recht. Das ist so meine Einstellung dazu, warum ich es eigentlich nicht großartig finde, wenn wir das Wort umverteilen, Steuern sind zum Umverteilen da, Das hört sich halt nicht liberal an. Deswegen geht es auch so ein bisschen darum, das zu umschreiben, damit man das da trotzdem damit meint, aber vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf hat. Und ja, zum Beispiel ist es jetzt, habe ich versucht, das Wort einfach, wir möchten, Steuern dienen dazu, Verteilungsziele zu erreichen. Das ist genau das Gleiche. Nur hört sich das nicht so an, als würden wir Leute enteignen wollen, um anderen Leuten die Kohle hinterher schmeißen wollen. Ich denke, man könnte mit einem Satz als Vorschub sozusagen diese Rückumverteilung erklären. Ich nenne es eigentlich immer Rückumverteilung, weil die eigentliche Umverteilung durch den Kapitalismus an sich passiert. Okay. Ja, und vielleicht könnte man so einen Satz reinschreiben, würde, dass uns das bewusst ist, dass der Kapitalismus diese umverteilende Wirkung hat und dass wir eine faire Gesellschaft wollen und deshalb eine Rückumverteilung auch durch Steuern möglich ist. Wäre das vielleicht ein Konsens für dich? Ich weiß nicht, ob Rückumverteilung für dich auch ein Problem darstellt. Ich gebe dem Moritz da recht. Ich würde das Wort Verteilung, Umverteilung da rauslassen aus dem Text. Einfach anders umschreiben mit anderen Wörtern, die das Gleiche bedeuten. Aber Umverteilung ist halt so ein Kampfbegriff aus dem Marxismus, Leninismus, weiß der Teufel was. Man könnte zum Beispiel sagen, dass wir Piraten verhindern wollen, dass die soziale Schere immer weiter auseinander driftet und dafür auch Steuern einsetzen. Hey Pirat, hast du den Zensor gerufen da? Du bist doch ein echtes Arschlitzel. Oh, Dude, du gehst mir sowas auf den Sack. Also ja, du hast doch den Zensor reingerufen, sei doch ehrlich, ey. Ja, natürlich, sag doch, ich hole ihn gleich wieder. Ja, mach's einfach und ich komm wieder, du dummes Stück Scheiße, ja, Piratas, du verpisstes Arschgesicht, ey. Für alle, die hier seltener auf dem Server sind, das ist Dude, ein Standard-Troll, der hier leider immer wieder sein Unwesen treibt. Sehr schön. Das, was du vorgeschlagen hast, ist natürlich etwas lang. Also ich würde alle Verteilungsaspekte rauslassen. Ich will nicht zum dritten Mal das gleiche Argument bringen, aber ich bringe es jetzt doch nochmal. Zwischen Einnahmen und Ausgaben ist zu trennen und jetzt zu versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen, ne, also die Einnahmen, sprich die Steuern dienen dazu, dass sie halt auf der Ausgabenseite halt dann ausgegeben werden, um dann eben Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Ich halte das, es geht einfach nicht. Also das geht gegen das Haushaltsrecht der Parlamente, die entscheiden, wofür die Knete ausgegeben wird. Es gibt diesen Link einfach nicht. Nee, ich würde ja auch nicht beschreiben, für was das Geld ausgegeben werden soll, sondern was Ziel einer Steuereinnahme ist, nämlich eine Gesellschaft in einem, sag ich mal, Korridor der Ungleichverteilung zu halten. Ja, weil das Ziel der Gesellschaft ist, dass diese Schere nicht zu weit auseinandergeht. Ja, vielleicht, dass wir nur Leistungsfähige belasten wollen mit Steuern und eben dass eben die Leistungsfähigkeit, ich versuche zum Ausdruck zu bringen, dass nicht nur die Höhe der Steuern nach Leistungsfähigkeit sein soll, sondern eigentlich im unteren Ende gar keine Steuern erhoben werden sollten. Also die unteren 50% im Einkommen, das macht vielleicht 1 oder 2% der Steuereinnahmen aus, ist eigentlich völlig unsinnig, die überhaupt zu behandeln. Man könnte die unteren 50% völlig rausnehmen und es wäre fast kein Unterschied für die Staatseinnahmen. Und dann würde ich sagen, das würde ich gerne irgendwo textlich rausarbeiten, dass es eben darum geht, nur Leistungsfähige mit Steuern zu belasten. Ich sehe eben keinen Sinn darin, manchen Menschen erst Steuern abzuknöpfen und dann Wohngeld wieder zurückzugeben oder so. Ich hatte vorhin ja das Beispiel hier, bevor du da warst, hätte ich aus dem konntest du sowieso nicht lesen, links reingeschrieben von der Frau, die 8,50 Euro die Stunde verdient und dadurch dann nachher einen Bruttoverdienst hatte von irgendwie was um 1.419 Euro, 1.048 Euro netto und dass ihr also insgesamt 76 Euro Lohnsteuer abgezogen werden und sie aber dadurch gleichzeitig einen Anspruch von 33 Euro Hartz IV hatte. Und das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen krank. Genau darum geht es mir, das zu verhindern. Danke. Das ist schön, aber die Frage ist, wie das jetzt, also wenn man jetzt das ans BGE denkt, ist das genau die gegenteilige Herangehensweise. Ja, das ist wieder das Schöne am Modell der negativen Einkommensteuer, dass man da wirklich versucht mit zu verhindern, dass die Leute, die eigentlich bedürftig sind, überhaupt nicht mit Steuern zu belasten. Also auch das Einzige, was ich an der negativen Einkommensteuer dann charmanter finde als am BGE. Ja, die Sache ist, das ist jetzt eine sehr auf der Einkommensseite oder Einkommensteuerseite eine Meinung, die darauf abzielt. Aber es gibt ja auch andere Steuern, also jetzt Mehrwertsteuer und dann irgendwelche Verbrauchsteuern. Bei denen ist es ja auf jeden Fall nicht der Fall, dass man hier schaut, auf die Leistungsfähigkeit schaut oder darauf schaut, wie viel Leuten, die das Geld nicht haben, nicht doch zu besteuern und um es ihnen danach wiederzugeben. Also bei der Einkommensteuer haben wir das ja schon teilweise. Das war früher anders. Oder wir haben es aktuell so, dass irgendwie bei jemand nur Einkommensteuer zahlt, der ein Einkommen hat, zu versteuerndes Einkommen von Pi mal Daumen 8.000 Euro halt aufwärts. Das heißt, der Staat lässt das steuerliche Existenzminimum steuerfrei. In der Tat gibt es noch andere halt Steuerarten wie die Umsatzsteuer. Wie soll das da funktionieren? Ob jetzt jemand da halt, wenn er was kauft, die 19% Umsatzsteuer zahlen muss oder nicht zahlen muss. Also ich halte das auch dann in der Umsetzung für schwierig. Ja. Also ich wollte jetzt nicht dagegen argumentieren, gegen ein System der negativen Einkommensteuer, weil das finde ich auch gut. Nur die Frage zu sagen, wir dürfen Leute nicht belasten, steuerlich belasten, um es ihnen danach wiederzugeben, ist genau das, so wie es jetzt ist. Und das Gegenteil von dem, was zum Beispiel ein BGE wollte. Weil wir beim BGE eben nicht danach schauen, wie viel ist er leistungsfähig und dann gucken, wie viel Steuern muss der zahlen, sondern der kriegt einfach was und muss dann halt auf alles, was er darüber verdient, mehr Steuern zahlen und bezahlt somit eigentlich sein eigenes BGE wieder. Und genauso das gleiche war das, was wir im Wahlprogramm hatten, diese Forderung nach einem erhöhten Mehrwertsteuersatz, um da draußen Sockeleinkommen zu zahlen. Das ist genau die gleiche Herangehensweise. Wir besteuern die Leute höher, geben sie ihnen aber gleichzeitig jedem wieder was zurück. Ja, aber wenn wir es pauschal machen, dann eben nicht mit Antrag und also es ist eigentlich nicht ein Zurückgeben, sondern es ist ein jeder bekommt's. Also es ist nicht, dass jemand einen Anspruch erwirbt nach Bedürftigkeit. Also wir wollen meiner Meinung nach verhindern, dass die Menschen durch Steuerzahlungen in die Bedürftigkeit rutschen. Und wenn sie aber ein BGE bekommen, dann bekommen sie das ja vorher. Es ist schwer zu formulieren. Aber nochmal eine Verständnisfrage, wenn man jetzt über negative Einkommensteuer nachdenkt, dann begibt man die doch genau in das, was ja eigentlich Domus verhindern will, dass man nämlich über die Ausgabenseite eine Aussage durch Steuern trifft. Oder? Es tangiert aber eigentlich, also die Leistungsfähigkeit, negative Einkommensteuer, und geht einfach noch anders ran. Außerdem ist das ja eher so. Ja, aber das ist genau negative Einkommensteuer ist ja trotzdem, das ist ja negative Einkommensteuer ist eine negative Steuer, und eine negative Steuer existiert eigentlich gar nicht. Also aus der Perspektive. Ja, aber genau, das betrifft ja genau diesen Umverteilungsmechanismus, den ich auch in den Einnahmen schon sehe. Aber sobald man über eine negative Einkommensteuer redet, betrifft es ja dann auch die Ausgabenseite. Also wir haben hier in der Tat, ich sehe es so, wir haben ein bisschen Problem mit der Begrifflichkeit. Also wie definieren wir Steuern? Wir haben zwar den Begriff der negativen Einkommensteuer, aber die negative Einkommensteuer, das ist nüchtern betrachtet eine Sozialleistung. Denn eigentlich kannst du an Steuern ja nur zurückbekommen, was du vorher vorausgezahlt hast. So ist das aktuelle System. Du machst Vorauszahlungen, eben mit der Einkommensteuer Vorauszahlungen oder beim Arbeitslohn wird ja halt die Lohnsteuer einbehalten, du machst eine Einkommensteuererklärung und du kriegst halt dann Knete zurück, wenn du zu viel vorausgezahlt hast. Aber dass du mehr Knete zurückbekommst, als du vorausgezahlt hast, das ist keine Steuererstattung. Also der Begriff der negativen Einkommensteuer ist eigentlich, hier wird der Begriff Steuern eigentlich falsch verwandt. Das ist zwar eine einschlägige Begrifflichkeit, als Begriff ist es zwar bekannt, aber es sind eigentlich dann eben Sozialleistungen, wenn man dann negative Einkommensteuer zurückbekommt. Also eher Stammtisch-Slang. Also ohne Anspruch auf eine gute Formulierung. Dass vielleicht unser Ziel schon in die Richtung gehen könnte, dass die Steuergesetzgebung sich daran orientieren soll, dass sie verhindert, also nicht verhindert, also sie soll nicht aktiv möglichst wenig dazu beitragen, Menschen in die Bedürftigkeit zu führen. Also wie gesagt, das ist keine Formulierung, aber inhaltlich, ich glaube, wir haben da auch einen ganz guten Konsens im Inhalt, nur wir müssen noch versuchen, wie wir die Wörter da drumherum packen. Ich glaube, es geht dir letztlich um Effizienz. Du findest es blöd, dass der Staat auf der einen Seite nimmt, was er dann auch wieder zurückgeben muss, damit die Leute halt ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen haben etc. Es geht eher um das, wie man es macht, als was man macht. Liege ich da richtig? Im Grunde ja. Also ich denke mal, dass das heute Status quo ist, dass man bei der Steuergesetzgebung überhaupt eben die Ausgabenseite nicht mit betrachtet. Natürlich sind es zwei Paar Schuhe, dem stimme ich zu, aber trotzdem sollte man da auch mal auf die andere Seite gucken. Also wenn man den Leuten auf der einen Seite nur einfach das Geld aus der Tasche nimmt und ein völlig anderes Ressort von der Politik sich dann damit beschäftigt, wie die Leute das Geld zurückkriegen, dann ist es ein bisschen hirnverbrannt. Dann sollte man doch vorher beim aus der Tasche ziehen sich auch mal die Gesamtsituation betrachten. Das soll jetzt nicht eine Umverteilung in dem Sinn von sie kriegen was wieder sein im Steuerressort, sondern die Steuern bleiben Einnahmen, klar. Aber dass man erstmal guckt, bei der Einnahmegenerierung, ist die Leistungsfähigkeit wirklich vorhanden? Also vielleicht passt dein Punkt besser bei dem nächsten Punkt, und zwar Ausgestaltung der Steuergesetzgebung. Dass man da eine Formulierung reinbringt, jetzt fällt mir auch keine gute Formulierung ein, aber dass dann auch die Effizienz eben berücksichtigt wird. Dass es Quatsch ist, wie ich gesagt, mit der einen Hand zu nehmen, wenn man anschließend mit der anderen Hand wieder zurückgeben muss. Vielleicht sollten wir uns das nicht was ist der Zweck von Steuern, dann eben halt vorbehalten, sondern eben bei diesem Punkt unten halt Ausgestaltung der Steuergesetzgebung, was die Steuergesetzgebung so sein sollte, dass sie nicht dazu führt, dass die Leute anschließend dann eben soziale Leistungen beantragen müssen. Also ja, einverstanden, dass wir oben im Grunde nur schreiben, also dass sich die Steuergesetzgebung an der Leistungsfähigkeit orientieren soll. Selbst das ist nicht Ziel der Steuergesetzgebung, sondern eine Ausgestaltung. Also das kann man natürlich auch als Ziel sehen, aber kann man vieles dann als Ziel sehen, dann brauchen wir die Unterscheidung nicht mehr. Ja doch, wenn wir als ein Ziel der Steuergesetzgebung sehen, die Umverteilung, dann ist das Ziel. Ein Ziel, eins der Ziele. Aber nicht der Begriff Leistungsfähigkeit. Piratus Rudi, was ist eure Meinung? Gesellschaftsgerechtigkeit vielleicht, so in Begriff. Ich habe das Gefühl, ich wurde gerade angesprochen, aber ich habe gar nicht zugehört. Ich hatte gerade das Gefühl, du hast gerade nicht zugehört, genau. Ob der Punkt Steuergesetzgebung orientiert sich an der Leistungsfähigkeit, ob das in dem Punkt Zielsetzung gehört, zu dem Zielsetzungspunkt gehört, also eigentlich auch in die Richtung, was wir vorher hatten, aber eben ob das erst unter Ausgestaltung und dann zweiten Punkt gehört oder schon in die Zielsetzung. Ganz kurzer Einwurf, wenn die Zielsetzung nur die Einnahme ist, dann ist das so trivial, das braucht man eigentlich nicht erwähnen. Also das ist ja kein Ziel im Sinne einer politischen Partei. Deshalb war ja auch der zweite Nebensatz da, dass man sagt, warum machen wir das überhaupt mit den Steuern? Die Steuern sind doch scheiße. Deswegen sagen wir, Steuern sind schon wichtig, Leute. Steuern sind dafür da, dass wir uns das leisten können, was wir leisten wollen. Da bringe ich dann nochmal in die Diskussion rein, was der, also Hattie und Piratus kennen, der Patrick mal geschrieben hat. Im Grunde genommen ist es eigentlich eher andersrum. Der Staat gibt das Geld aus, von mir aus auch durchs Leihen irgendwo, und durch die Steuern holt er sich halt wieder zurück, und man muss sich entscheiden, bei wem man es wieder zurückholt. Also erst die Ausgabe und dann die Einnahme. Ja, genau, das sehe ich genauso. Diesen Post von Patrick habe ich übrigens mit dem Sternchen markiert, was ich nicht häufig mache. Den fand ich ganz ausgezeichnet. Ich habe mal eine Alternative in den Zeilen 22 bis 24 anstelle von Zielsetzung da reingepinselt. Textlich kann man das bestimmt noch verbessern, aber da bin ich nicht so gut, aber so als Grundstruktur für den Text. Es geht ja dabei ums Grundsatzprogramm für der Piratenpartei. Also ich habe mal gehört, dass Leute, die den Wort Präambel lesen, den Text sofort ablehnen. Sind die noch da? Weiß ich nicht. Die sind alle ausgetreten. Mich stört ein bisschen das Wort Marktgeschehen. Beim Markt geht's mir wie Moritz, da sträuben sich bei mir die Haare. Wer bessere Formulierungen oder Wörter hat, immer ran damit. Aber rein von der Länge her würde das reichen. Die genaueren Details, die sollten erst in den nachfolgenden Liedern kommen. Der Gesellschaft, Lenkungsfunktion der Gesellschaft, das beinhaltet Menschen und Markt. Die Frage ist eigentlich genau, das ist nur ein zweiter Punkt, den man diskutieren sollte, was ist überhaupt Lenkungsfunktion und wollen wir da, wie wollen wir diesen Absatz formulieren? Also da hatten wir schon bei der ersten Mal heiße Diskussionen drüber geführt. Weil Lenkungsfunktion ist eigentlich nicht diese Umverteilung von Geld. Also sozusagen keine Vermögensumverteilung oder wie man das auch nennen will, sondern das ist ein Eingriff in den Markt, um zum Beispiel Elektromobilität zu begünstigen oder zu begünstigen, dass Leute ihre Häuser dämmen oder sowas. Ja, ich denke auch, also Lenkungsfunktion nur wirtschaftlich zu verstehen ist zu knapp gedacht. Es wird auch gelenkt um aus kulturellen Gründen oder aus sozialen Gründen und nicht nur um einen Markt eben dann irgendwie in bestimmte Richtung halt zu lenken. Ich würde für das Marktgeschehen würde ich wegnehmen. Ich würde einfach halt nur von Lenkung oder Lenkungsfunktion sprechen oder wenn dann mehr aufzählen außer eben nur Marktgeschehen. Auf der anderen Seite ist Marktgeschehen eigentlich wollte ich für Marktgeschehen plädieren, weil das schon das aufgreift. Also wenn ich zum Beispiel über eine Steuer irgendwie Elektromobilität begünstige, dann greife ich auf diesen Markt der Elektrofahrzeuge ein oder in den Markt von Alkoholiker oder sowas. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche sozialen Letzte durch Bildung oder was gestärkt wird direkt. Also es sind immer trotzdem Märkte, die man mit einer Steuer trifft. Die Frage ist nur, was wollen wir das überhaupt? Also meiner Ansicht nach, also ich will es nämlich eigentlich nicht. Also ich will nicht, dass man Steuern dafür verwendet auf irgendwelchen Märkten Unfug zu treiben. Also meiner Ansicht nach sind gewisse Verbrauchsteuern dafür gut und sogar sehr, sehr notwendig. Aber ständig über Steuern auf Märkten einzugreifen, finde ich eher kontraproduktiv, weil das ganze System kompliziert und intransparent macht. Also zum Beispiel wäre es mir persönlich aus meiner Perspektive viel lieber, wenn für jedes Elektrofahrzeug, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Betrag X gezahlt wird beim Kauf, statt über 10 Jahre die Kfz-Steuer zu erlassen. Das versteht doch keiner. Keiner weiß genau, was er damit überhaupt hat. Und für die Leute ist eigentlich viel besser, am Anfang einen Betrag X gutgeschrieben zu bekommen, anstatt über Jahre hinweg diesen Betrag irgendwie möglicherweise zurückzubekommen. Ich stimme dir zu, mir wären Subventionen auch lieber, als das dann irgendwie über die Steuergesetze zu regeln. So nebenbei erwähnen, es gibt auch einen ganz, ganz alten Vorschlag, wo gesagt wird, okay, so das ganze Einkommensteuergesetz, da gibt's ja dann eben Vorschriften, die beruhen dann eben auf dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Aber diese ganzen Vorschriften, die aus anderen Gründen halt, also Sonderausgaben, ausländische Belastungen, der ganze Kram, dass man das in Subventionsgesetz halt reinpackt. Also ich bin da inhaltlich voll bei dir, weil das schafft auch Unzufriedenheit, zwei verdienen das Gleiche, bekommen aber unterschiedliche Steuerbescheide, weil der eine, der ist halt in der Kirche drin, kriegt halt dann Kirchensteuer als Sonderausgaben berücksichtigt und der andere macht halt dann, arbeitet nachts, dann hat steuerfreie halt Nacht, Nachtzuschläge etc. Also ich bin da inhaltlich bei dir, ja. Mir wären Subventionen auch lieber als diese ganzen Sachen, die in den Steuergesetzen eingebaut sind. Also ich glaube, dass wir da auch einen großen Konsens in der Piratenpartei haben. Also die Lenkung über Steuern des Marktes, also überhaupt die Lenkung des Marktes ist eigentlich ja kein besonders liberaler Ansatz. Und was haltet ihr jetzt von der Formulierung Lenkungsfunktion der Gesellschaft unter Beachtung von Gerechtigkeitsaspekten? Das impliziert ein bisschen, dass es mehr um die soziale Umverteilung geht, ohne das Wort Umverteilung zu benutzen. Dann mach doch einfach Lenkung und Funktion einer gerechten Gesellschaft. Das ist ein bisschen kürzer. Also meiner Meinung nach ist das Wort Lenkungsfunktion im Vergleich nochmal im Bereich von Umverteilung von Vermögen der falsche Begriff. Also der wird so nicht verwendet. Also wenn man hört Lenkungssteuer, danach googelt und nachliest, was damit gemeint ist, ist damit nicht die Umverteilung von Vermögen gemeint oder von Einkommen, sondern das ist halt dann Verteilungsziel oder was auch immer, sondern Eingriffe in Märkte, um irgendwas zu promoten oder was zu verschlechtern. Ja. Aber dieser Eingriff in die Märkte verursacht automatisch natürlich auch eine Andersverteilung von Vermögen. Also Unternehmen, die früher Alkopops hergestellt haben, machen jetzt sicher jetzt nicht mehr solche Dividendenzahlungen wie früher. Und dadurch werden Menschen, die Aktien von denen haben, auch nicht mehr so viel reicher. Also von daher hat selbst das, also ich glaube, jedes Marktgeschehen ist auch eine Umverteilung von Geld. Und ob wir jetzt da eingreifen aus irgendwelchen Gründen oder halt dann bei der Umverteilung durch eine, keine Ahnung, Geldvermögensteuer oder sowas, ist fast das Gleiche. Ich würde auch gerne mal was sagen kurz. Ich möchte davor warnen, in Anträge, die nachher vielleicht irgendwo im Grundsatzprogramm stehen oder sonst wo stehen, in irgendwelchen Programmen, in dem Zusammenhang das Wort Markt oder Märkte oder Marktgeschehen zu verwenden, weil man dann plötzlich angreifbar wird von den Anhängern der sogenannten unsichtbaren Hand der Märkte und plötzlich in ganz andere Diskussionen reinkommt, als man haben will. Also ich würde diese Worte vermeiden. Also Lenkung hat nichts mit Umverteilung zu tun. Lenkung geht in der Tat darum, dass eben halt durch steuerliche Anreize dann bewirkt wird, dass Leute irgendwas machen. Klassiker zum Beispiel die Abschreibung. Du hast normalerweise ein Objekt, du kaufst irgendwie ein Haus, ne, vermietest du, kannst normalerweise abschreiben 2%. Unter bestimmten Umständen kannst du halt dann im Jahr 5% abschreiben. Das hat nichts mit Umverteilung zu tun. Es ist einfach, dass der Staat irgendetwas fördern will. Oder früher, ne, ich komme noch mit den 5 neuen Bundesländern, oder damals, als wir noch, also bevor dann eben halt die Wiedervereinigung kam, dann die Berlin-Förderung. Und das hat nichts mit Umverteilung zu tun. Das macht der Staat einfach, um irgendeinen erwünschten Effekt eintreten zu lassen. Okay, aber wenn das so ist und dann hast du vielleicht besseren Vorschlag. Du weißt ja, was wir meinen. Wie würdest du es formulieren, so dass es in deinen Augen das beschreibt, was wir meinen? Die erste Frage ist, wollen wir das? Also wenn wir, also das Steuern aktuell, oder dass es Steuern, die Steuergesetzgebung aktuell so ist, dass es auch darin eine Lenkungsfunktion gibt. Das ist ein Ist-Zustand. Die Frage ist, wollen wir das? Ich persönlich würde mir wünschen, dass in den Steuergesetzen weniger halt Lenkungsfunktionen drinsteckt, sondern mehr dann eben Subventionen. Das wird nämlich eher auch dem Transparenzgedanken entsprechen, dass das nicht so versteckt wird in den Steuergesetzen und man letztlich auch gar nicht weiß, was kostet das überhaupt, sondern wenn das eben Subventionen sind, dann gibt es dafür im Haushalt auch einen Titel und da kann man halt genau gucken, okay, das ist halt dann dafür angesetzt worden, das wurde in Anspruch genommen, das ist dann schlicht transparenter. Also die erste Frage ist, wollen wir den Ist-Zustand auch als Soll-Zustand? Und wenn wir nicht als Soll-Zustand wollen, wollen wir stattdessen zum Beispiel dann eben Subventionen. Und der zweite Punkt ist, mir ist das zu sehr bezogen auf den Markt. Natürlich, wenn ich lenke, dann wirkt sich das letztlich immer auf den Markt aus. Aber meine Motivation ist doch möglicherweise eine andere. Wenn ich zum Beispiel Künstler fördere, dann geschieht auch auf irgendeinem Markt etwas. Oder wenn ich jetzt will, dass, was weiß ich halt, mehr Ehegattensplitting, ne? Dass also mehr Leute vielleicht heiraten und vielleicht auch Kindergeld, damit mehr Kinder, geboren werden, dann wirkt sich das natürlich auch auf einen Markt aus. Aber das ist doch nicht die Motivation des Staates. Die Motivation des Staates ist doch dann eine soziale. Kann ich da einspringen? So wie ich das damals formuliert hatte, hatte ich das tatsächlich auch so gemeint, diese Einschränkung. Weil meiner Meinung nach gibt es schon Steuern, deren Lenkung sehr wichtig ist, zum Beispiel jetzt Steuerung von Drogen, also Alkohol und Zigaretten zum Beispiel, oder die Energiesteuer, also die zum Beispiel die CO2-Problematik. Das sind Themen, da finde ich das sehr, sehr sinnvoll, und da ist es auch sogar ökonomisch sehr, sehr sinnvoll, hier eine Verbrauchsteuer auf gewisse Warengruppen zu belegen. Und genau das wollte ich eigentlich damit aussagen. Ich möchte eigentlich, dass es dann da schon eine Lenkung gibt, also das ist halt meine Meinung, da schon eine Lenkung gibt, also Verbrauchsteuern sind sinnvoll, aber alles andere ist eher nicht sinnvoll und sollte eigentlich gar nicht unsere Zielsetzung sein. Deswegen hatte ich jetzt auch dieses, bin ich jetzt auf diesem Marktgeschehen umgeritten, weil Verbrauchsteuern geht es um Beeinflussung von Märkten, von Konsumgütern. Bei den anderen Dingen hast du recht, da geht's gerade da eigentlich nicht drum. Da sind ja keine Märkte, wenn ich um Seegattensplitting oder was rede. Das stimmt. Aber das finde ich auch eher blöd. Aber die Fixierung auf Verbrauchsteuern übervorteilt natürlich den Nichtverbraucher, oder? Da können wir gerne drüber reden, aber ich glaube, es würde jetzt zu weit gehen. Ich schreibe da auch gerne nochmal was dazu, weil der Anhalter gestern eine E-Mail geschrieben hat, die mir gar nicht gefallen hat. Weil ich erkläre das auch gerne nochmal, meine Perspektive dazu. Also ich denke zum Beispiel an den, der so viel Geld verdient, dass er nur, sag ich mal, 2% von dem Einkommen verbraucht. Solche Menschen werden überbevorteilt, wenn man nur über Verbrauchsteuern geht. Es geht ja auch nicht darum, nur über Verbrauchsteuern zu gehen. Es geht darum, den fairen Preis für ein Produkt zu verlangen. Der Reiche kann sich auch, ist auch übervorteilt beim Sportwagenkauf. Gibt es eigentlich eine Luxussteuer? Die sollte man einführen. Ja, das gibt es also nicht, oder? Das finde ich auch nicht sinnvoll. Also weil Luxussteuer auch Leute trifft, deren dringendster Wunsch ist, sich einen Sportwagen zu leisten, obwohl sie gar nicht so reich sind. Es ist der Nutzen des Menschen ist nicht nach seinem Reichtum bestimmt, sondern nach dem, was er für richtig hält. Und da sollten wir nicht eingreifen und sagen, wenn du den Sportwagen kaufst, ist es schlecht. Und wenn du dir einen Kleinwagen kaufst, ist es gut. Wenn derjenige sich den Sportwagen kaufen möchte und damit der Gesellschaft keinen Schaden entsteht, dann ist es ja gut, dann ist dem Mann geholfen. Aber wir müssen dann gleich noch demjenigen, der kein Geld hat und trotzdem den Sportwagen kauft, einen Therapiegutschein dazugeben. Ja, vielleicht. Aber das sind keine Steuern, sondern Subventionen. Aber genau das ist so ein Aspekt, wo man dann sagt, hier ist es nicht sinnvoll, das über diese Verbrauchsteuer zu regeln, sondern da ist es tatsächlich die Frage, nach der Leistungsfähigkeit zu fragen oder nach der Verteilung und den da zu besteuern, wo gerade der Schaden ist. Also ich sage, der hat zu viel Vermögen, da muss sein Vermögen halt besteuert werden und nicht zu sagen, wir besteuern den Sportwagenkauf. Aber machen wir das nicht umgekehrt genauso schon mit dem verringerten Mehrwertsteuersatz? Deshalb bin ich ja auch ein Gegner des verringerten Mehrwertsteuersatzes. Okay, dann kann ich das nachvollziehen. Ja, es ist wahr. Also der verringerte Mehrwertsteuersatz hilft ärmeren Menschen, sich mehr Güter zu leisten, die einen verringerten Mehrwertsteuersatz haben, hilft aber auch allen anderen. Also von dem nimmt man nämlich das Geld dann genauso wenig ein. Und da ist es vielleicht sinnvoller, einfach über eine einfache Möglichkeit den Menschen das Geld zurückzugeben, statt da so ein Bohai rauszumachen. Ich würde es eben nicht zurückgeben, sondern vorschießen nennen, aber ansonsten Zustimmung, ja. Ich habe es hier links im Chat geschrieben und wiederhole es einfach nochmal. Habt ihr irgendwie eine Vorstellung, wie lange wir heute machen wollen? Weil es ist ja die erste Tagung nach 2 Jahren und vielleicht sollten wir das nicht ausufern lassen und dann lieber uns ein bisschen Futter für die nächste Sitzung zurückhalten. Also ganz nebenbei, ich finde es eine ausgesprochen konstruktive Diskussion, möchte ich mich für bedanken. Also ich finde es viel konstruktiver als über die Mailinglisten. Wir versuchen schon zueinander zu finden und nicht jeder will nur Recht haben. Dann sollten wir vielleicht auch kurzfristig noch einen neuen Termin finden, ne? Ja, also ich würde empfehlen, regelmäßig sich zu treffen, in irgendeinem Rhythmus, denn alles, was sonst so sporadisch läuft, geht dann oft im Sande. Sehe ich auch so. Das heißt, auf einen Wochentag, einen speziellen Wochentag oder ein spezielles Datum im Monat? Ist eigentlich montags, da die AG Wirtschaft tagt alle 2 Wochen. Und die anderen, also die der Gegenmontag, ist der frei oder? Ja, das ist natürlich Sprechstunde von Seco immer parallel. Die würde man dann sozusagen auf Dauer nicht teilnehmen können. Ich persönlich finde Donnerstag gar nicht schlecht, vielleicht so alle 2 Wochen. Wäre vielleicht aus meiner Sicht eine Idee. Das scheint ja wohl der Tag zu sein, wo die meisten konnten. Ja, nein. Also Donnerstag ist eigentlich immer AKW für NRW und Vorstandssitzungen in NRW. Und der Donnerstag ist eigentlich bei mir sehr schlecht. Ja, wie sieht es bei anderen dann am Montag aus? Weil, zur Not, ich muss jetzt Seko nicht zuhören, stelle ich meine Fragen halt im Pad. Ja, Montag ist halt AG Wirtschaft und die findet nicht immer 100% alle 14 Tage statt. Da können auch schon mal 2 oder 3 Wochen dazwischen, 3 Wochen dazwischen sein. Aber wenn wir uns da unsynchron erstmal reinhängen würden und alle 2 Wochen uns treffen, glaube ich, wird sich die AG Wirtschaft schon einpendeln. Das könnte man tun, ja. Ist denn bei dir alles andere voll? Also mir ist der Montag eher auch nicht so recht, aber... Also Dienstag, Mittwoch habe ich keine Probleme. Da bin ich recht offen. Also Mittwoch ist ganz schlecht, weil da AG Geldordnung eigentlich immer ist. Dienstag war eigentlich SG interne Bildung, aber das schläft eh gerade ein. Ja, Dienstag... Dienstag klingt gut. Also Dienstag halte ich auch für okay. Also der Mittwoch ist wirklich ein ganz schlechter Tag. Also da läuft ja schon seit Jahren jede Woche eine Sitzung. Und wenn man sich da noch dagegen, weil es ja auch so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ne? Also vom Hauptthema her, also irgendwas mit Geld zu tun hat. Und das wäre dann blöd, wenn man da konkurrierende Sitzungen macht. Außer gestern, da war niemand da. Ja, das habe ich festgestellt. Das stimmt doch gar nicht. Wir waren doch da. Ich habe nachgeguckt. Ich war auch eine Weile da, aber da war niemand. Okay, wir nehmen immer noch auf, ne? Jo. Also, was Dienstag jetzt? Also Dienstag ist auch immer AG Energiepolitik, aber da erscheine ich sowieso nicht regelmäßig. Und da ich wahrscheinlich jetzt erstmal zu einladen werde, kann ich das ja auch so legen, dass es nicht diesen Wochentag dann trifft. Also wenn wir jetzt sagen, Dienstag nächste in 2 Wochen, ich glaube, es wird das dann genau treffen. Da kann man dann ja sehen, ob dann vielleicht auch die Teilnahme höher wird und wenn man das dann regelmäßiger macht, dann wird es sicherlich auch besser. Ja, also von mir aus ist Dienstag okay. Ja, Dienstag auch super, aber in 2 Wochen bin ich im Urlaub. Ich kann dann erst später dazukommen. Ja, man kann es ja gleich um 21 Uhr starten lassen, aber egal. Die Frage wäre jetzt aus meiner Sicht nochmal, sollte man denn, wenn man jetzt schon auf der Mailingliste wieder darauf hinweist, dass es dann in 2 Wochen weitergeht, auch nochmal auf das Thema Koordinatorenwahl oder so eingehen, ob man das schon gleich ein bisschen forciert? Würde ich nicht. Also als das letzte Mal ein bisschen mehr Leben auf der Mailingliste oder überhaupt in der AG Geld Steuerpolitik war, dann ging es auch erstmal nur um Koordinatoren und mehr passierte nicht. Jetzt würde ich sagen, wir arbeiten erstmal und machen was und Moritz macht seine Sache ja doch, also ich finde ganz gut. Also im Anbetracht dessen, dass die Liste nicht so aktiv ist, ist es schon okay so. Also meine Meinung, ich würde es erstmal lassen und erstmal uns ein bisschen auf, dass es sich erstmal ein bisschen mit Leben füllt und nicht so sehr auf die Formalien konzentrieren, so zu Beginn. Finde ich auch okay. Erstmal ein bisschen konsolidieren und dann schauen. Also Moritz, vorausgesetzt, du bist damit einverstanden, dass du es vorläufig noch weitermachst? Ja, bin ich mit einverstanden. Ja, das ist doch super. Fein, danke. Finde ich auch gut. Gut, dann halten wir also welchen Dienstag jetzt? Also wahrscheinlich ist es eigentlich wäre es besser, wenn wir, also für mich auch, wenn wir praktisch nicht den Dienstag in 2 Wochen nehmen, sondern tatsächlich auch nächste Woche oder in 3 Wochen. Also den 21. oder den dann im November. Ja. Also dann würde ich zum Anschieben den 21. nehmen, damit ein bisschen Drive reinkommt, weil wenn wir jetzt erst wieder 3 Wochen Pause machen und dann schläft das vielleicht wieder alles wieder ein. Also wenn die anderen damit einverstanden sind. Ich kann auch am 28., aber es hat sich auch eher so angehört. Vielleicht ist es besser, sich schon in einer Woche zu treffen. Ja, am 21. habe ich leider auch eine andere Sitzung, aber ja, ihr könnt auch ohne mich machen. Aber dann 2 Wochen später passt auch wieder gut. Wie sehen das denn die anderen? Wollt ihr lieber in 2 Wochen oder in einer Woche? Na, in einer Woche und in 3 Wochen, also sowohl als auch, oder? Nein, ich meine, ja, dann alle 2 Wochen hatte ich schon so gemeint. Ich meine dann, ob wir jetzt, welchen Rhythmus wir jetzt hier einpendeln. Dass wir uns in 2 Wochen treffen oder dann nächste Woche und dann in 3. Also ich kann dienstags immer nur später, das heißt von dem Hintergrund ist mir jetzt egal, ob jetzt eben Dienstag halt in einer Woche oder in 3 Wochen oder halt beides, sowohl in einer Woche als auch in 3 Wochen. Also bei den Dienstagen bin ich also auch offen. Mir ist das egal. Also nicht zu lange nach hinten raus. Also ruhig jetzt forcieren, denn ich glaube im Moment ist das der Wille da, was zu tun und das sollten wir jetzt nicht einschlafen lassen. Gut, dann machen wir einfach nächste Woche und dann schauen wir ab da dann weiter, aber dann wird es wahrscheinlich alle 2 Wochen bleiben, wenn es dann nicht dann nochmal Widerspruch dagegen bei der nächsten Sitzung gibt oder vielleicht auf der Mailingliste. Okay, Uhrzeit? 20:30, 21 Uhr? Ist mir egal. Wir sehen das eher anders. Ich würde 20:30 vorschlagen und je nachdem, wann dann genug da sind, fangen wir an. Ja, der Anfang wird ja dann sowieso erst eine Viertelstunde später sein. Und diejenigen, ich glaube, Domus wollte oder hatte gesagt, dass er später erst Zeit hat, wenn er erst um 8:45 da ist, hat er ja auch nicht so viel verpasst, wenn eine halbe Stunde vorkommt. Und wenn wir es wieder aufnehmen, kann man dann wieder nachhören. Ja, ich denke, wir haben auch immer so ein bisschen eine Anlaufzeit, ne? Und wenn man dann später dazukommt, dann klappt es schon noch. Aber dann sind wir schon mal drin. Also heute war es ja eigentlich auch so, dass wir, Domus gerade so kam, als es bei uns ein bisschen zur Sache ging. Also es war gar nicht so unpassend. Insofern finde ich es nicht schlimm, wenn wir schon früher anfangen. Dann geht die Frage an Domus. Hättest du lieber 21 Uhr? 20:30 ist okay. Also es wird ja aufgenommen und ich kann mir ja dann auch im Nachhinein anhören, was denn vorgelaufen ist und ist gut so. Gut, dann steht's erstmal so im Pad. Sehr schön. Ja, dann würde ich euch bitten, bis zum nächsten Mal vielleicht sich nochmal meinen Text zu Gemüte zu führen, wirklich. Weil wir da so ein paar Sachen auch angesprochen haben, die vielleicht auch dann weiter unten im Text erscheinen und dass man sich dann da nochmal Gedanken drüber macht, ob das die Formulierung, eine andere Formulierung da besser ist oder was vielleicht fehlt. Und ansonsten machen wir dann da weiter, wo wir jetzt heute aufgehört haben, würde ich sagen. Nämlich ganz am Anfang. Ja, aber das war doch schon mal nicht schlecht. Also ich fand das schon gut. Irgendwann muss man ja mal anfangen, weil sonst wäre das weiter so verlaufen, wie es war. Ich sehe auch mehr Chancen darin, dass daraus jetzt ein Antrag wird als vorher. Gut, das wäre schön. Also ihr dürft natürlich, wenn ihr das entsprechend besprecht, das Zeug, was ich reingeschrieben habe, auch wieder rausschmeißen. Ne? Also das sind ja mehr Kommentare als Text. Also löscht es bitte dann entsprechend, wenn ihr einen Text bastelt, damit da nicht so viel Müll drin steht. Und Moritz, du müsstest dann die Sitzung noch beenden, damit ich die Aufnahme beende. Ja, ich wollte dann nochmal vielleicht drauf, also es wäre vielleicht ganz günstig, wenn wir nächstes Mal dann, damit wir irgendwie auch dann mal zu Potte kommen, irgendwie von vorne nach hinten, auch Satz für Satz durchgehen und sagen, der Satz ist gut oder der Satz ist blöd und dann wenigstens ein bisschen inhaltlich auch dann ein gewisses Weiterkommen auch festhalten. Gut, aber ansonsten würde ich dann die Sitzung beenden. Um 22:30 für die Aufnahme. Ja, vielen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.